Baller, baller in dein Schädel, du wirst ausgesetzt. Und selbst dein Vater hatte dich bei den Bullen verpetzt. Du liegst so trocken am Boden, die Luft bekommt ihr nicht. Sie hat einen Schwanz, deine Freundin hat dich ausgetrickst. Lächerlich, weil du trotzdem mit dir schlafen willst. Lebe deinen Traum, mit oder ohne Pilz. Voll macht Rabauke, ich mach Mucke für den Team. Bin jetzt alt genug für diese Scheiße, okay? Ein, zwei Part und ich bleib noch vernünftig. 1991 bekam diese Welt mich. Therapie für mein Schädel, wenn dieser Beat läuft. Auch wenn's keiner braucht, bringe ich ein Album raus. Nur die wahren Freunde wissen diesen Wert zu schätzen. Einer fängt an zu sehen, der Rest möchte ernten. Hoffnung, ich warte vergebens. Auch wenn sie nicht geben, kommt die Rechnung für jeden. Und wir sind immer noch auf Patrouille. Immer noch am Hart. Und wir saufen das Bad weg. Gib mir ein paar Tracks, sex diesen Scheiß weg. Und wir sind immer noch auf Patrouille. Immer noch die gleiche Fahrt. Guck schön in Abdruck, schmück dein Gesicht. War heftig der Kick, ja. Alles easy, hänge immer noch mit meiner Crew. Trage immer noch den Nike-Schuh. Immer noch am Mucke pumpen. Hater sind immer noch alles missgeboten. Immer noch dieselbe Scheiße, zweites Album ist am Start. Super Saiyajin, Kamehameha. Frage dich, was in meinem Leben doch steht. 1991 bis heute hab ich gelebt. Schreibe weiter Texte, bringe euch den Baba Flow. Yo ho, so so, Primo. Immer noch auf Patrouille, immer noch hammerhart. Das Leben ist nur Nutte und der Staat hat versagt. Was du tust oder machst, hat alles seinen Sinn. Rabocken, Mucke und wir teilen uns den Gewinn. Vom Alltag geprägt, Scheiße erlebt. Ohne Widerworte, wenn wir holen, was uns zusteht. Und wir sind immer noch auf Patrouille. Immer noch am Hart. Und wir saufen das Bad weg. Gib mir ein paar Tracks, sex diesen Scheiß weg. Und wir sind immer noch auf Patrouille. Immer noch die gleiche Fahrt. Guck schön in Abdruck, schmück dein Gesicht, war heftig der Kick, ja. Und wir sind immer noch auf Patrouille, immer noch am Hart. Und wir saufen das Bad weg, gib mir ein paar Tracks, sex diesen Scheiß weg. Und wir sind immer noch auf Patrouille, immer noch die gleiche Fahrt.